bin kein Genie wie Einstein. Werde nie auf dem Mond spazieren gehen. Habe keine Stimme wie der Opernstar Caruso. Und in der UNO stand ich nie am Rednerpult. Mein Kopf wird nie auf Briefmarken erscheinen. Keine Straße je nach mir benannt. Es wird keine Fernsehserie in 8 Folgen von mir geben. Und bei der Wahl zum Papst war ich bisher nicht im Gespräch. Nur eine von Millionen im Telefonbuch, aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Ich werde keinen Klassiker schreiben, kein Herz verpflanzen, nie in der Bundesliga Torschütze sein, nie mit Bud Spencer Schlägereien provozieren. Für einen Dressman habe ich nicht das Gesicht. Ich bin nur eine von Millionen im Telefonbuch, aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Ich habe kein Konto wie Onassis. Im Buch der Rekorde kommt mein Name nicht vor. Ich habe kein Interesse an Affären und Intrigen. Und so kam die Bild-Zeitung bisher ohne mich aus. Ich jette nicht zu Firmenkonferenzen, poker nicht mit Ölscheiks um die Zukunft der Welt. Mit meiner Logik könnte ich nie den Schachweltmeister schlagen. Und was ich male, bringt am Kunstmarkt keine Mark. Nur eine von Millionen im Telefonbuch, aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Ich bin ein Mitarbeiter des Schöpfers dieser Welt. Ich bin nur eine von Millionen im Telefonbuch, aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt.